Wissenschaft im Brennpunkt. Wenn du in Augenhöhe jemanden wirklich antriffst, das ist anders. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber das ist anders. Oder halt auch so Räumlichkeiten auf einmal wieder so wahrnehmen, wie ich sie früher wahrgenommen habe. Also so dieses Überschauen, genau das ist es halt einfach. Man kann einfach die Dinge überblicken. In der Regel sind die Patienten mindestens ein Jahr lang nach einem Unfall, also ein Jahr lang querschnittgelähmt. Einige sind bereits seit 15, 16 Jahren querschnittgelähmt und sind im Prinzip rollstuhlabhängig. Mit diesem Gurten wird es dann angeschnallt und in diese Kästen hier befinden sich Motoren und Elektroniken und die treiben die Kniegelenken an und die Hüftgelenken an. Diese Exoskelette, die setzen natürlich schon so diese biblische Vision um, ja, des Paradieses. Lahme werden wieder gehen. Die Frage ist nur, bringt es den Patienten was? Der Traum vom aufrechten Gang. Exoskelette im Praxistest. Von Thomas Reintjes. Ich bin Karnevalssamstag von der Arbeit gekommen. Und aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich dann halt, also ich wollte eigentlich bremsen und habe Vollgas gegeben und hat der Wagen sich überschlagen. Ja, und dann bin ich dann halt da raus und der Wagen ist dann über mich drüber und hat mir dann halt den ersten Lendenwirbel, einen Trümmerbruch, verursacht. Rund 19 Jahre ist das her. Seitdem ist Nicole Holland auf einen Rollstuhl angewiesen. In einem kleinen, wendigen Modell sitzt sie draußen vor einer Art wissenschaftlichem Fitnesscenter und raucht. Sie wartet auf ihr Lauftraining. Der Unfall war ja 94 gewesen und dann hatte man mir gesagt, zu 99% käme da nichts wieder. So, und dann hatte ich gemeint mit diesem, dass ich dann halt, wenn ich was habe, was feststeht, wo ich mich dann hochziehen konnte, dass dieses das 1% wäre. Sich in der Küche mit den Armen an etwas hochziehen, das ging. Sogar Fenster putzen konnte Nicole Holland so. Aber laufen? Undenkbar. Doch sie ist nicht komplett querschnittgelähmt. Sie kann ihre Beinmuskeln immer noch bewusst ansteuern, auch wenn daraus keine Bewegung entsteht. Das qualifiziert sie für ein spezielles Training. Mirko Aach, Chirurg am Universitätsklinikum Bergmannsheil in Bochum, legt Nicole Holland ein Exoskelett an. Einen Gehroboter. Wir wollen untersuchen, ob wir inkomplett paraplegische Patienten durch eine entsprechende Lokomotionstherapie, also eine Laufbahntherapie mit dem Exoskelett, was wir ausprobieren, mobiler bekommen. Ob wir es schaffen, durch ein entsprechendes Training einerseits die Beweglichkeit mit dem Exoskelett auf dem Laufband zu erhöhen oder ob wir eben andererseits die Patienten auch außerhalb des Exoskeletts, zum Beispiel am Rollator oder an Unterarm-Gehstützen, leistungsfähiger bekommen. Exoskelette, außenliegende Skelette, sind ein Konzept aus dem Tierreich. Krustentieren verleihen sie Stabilität. Jetzt übertragen Hersteller künstlicher Exoskelette dieses Prinzip auf Querschnittgelähmte. Die Beinschienen geben ihnen nicht nur Stehvermögen, sondern auch Kraft. Auf Höhe der Knie und der Hüfte befinden sich in den Gelenken Elektromotoren, die das Skelett antreiben. Im Rückenteil sitzen Steuerelektronik und Stromversorgung. So ist es bei dem japanischen Modell HAL, das die Bochumer Patienten nutzen, und so ist es auch bei den anderen. Exo aus den USA, Rex aus Neuseeland und Rewalk aus Israel. Alle wenden sich an ähnliche Zielgruppen. John Freitas von Argo Medical Technologies, den Entwicklern von Rewalk. Leute, die mit einer Handfunktion Krücken halten können, die ihr Körper also vertikal belasten können, das heißt eine vernünftige Knochendichte, einen vernünftigen Herzkreislauf, damit sie, wenn sie aufstehen, nicht sofort schwarz vor Augen wird und die lernfähig und lernbereit sind. Das heißt, ich muss eine Grundkondition haben, damit ich tatsächlich auch üben kann. Und unsere Zielgruppe ist dann ein Querschnittgelähmten, ja, komplett oder inkomplett, die für diese neue Technik offen sind. Rewalk by Argo. A life regained. Auf Videoplattformen im Internet finden sich zahllose Videos, in denen Querschnittgelähmte den Rollstuhl hinter sich lassen und dank Exoskelett wieder gehen. Sie umarmen ihre Freunde oder Familienmitglieder vor Glück oder begeistern bei öffentlichen Veranstaltungen applaudierende Menschen. This is not a wave of the future. The e-legs is happening right now. Selbstverständlich ist es für die Gelähmten und für ihr gesamtes Umfeld ein sehr emotionaler Moment, wenn sie entgegen aller Prognosen den Rollstuhl verlassen und auf eigenen Beinen stehen können. Klick. Denise Engelmann, seit 10 Jahren teilgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen, ist dabei, ähnliche Erfahrungen zu machen. In der Heidelberger Orthopädie testet sie gerade ein Exoskelett, ist dazu extra aus dem Hunsrück angereist. Es ist der 2. Tag, an dem sie das Gerät mit dem Namen Exo für 1 Stunde ausprobieren kann. Schon jetzt kann sie damit gehen. Zwar betreut, aber im Wesentlichen selbstständig. Auf einem Stuhl sitzend hat ein Vertreter des Herstellers ihr das Exoskelett angelegt. Auf Knopfdruck richtet es sie auf. Mit 2 Krücken stützt sie sich ab und geht im Foyer auf und ab. Immer wenn ihr Therapeut einen Knopf drückt, setzt Denise Engelmann einen Fuß vor den anderen. Mit etwas Übung könnte sie wahrscheinlich schon bald ganz alleine mit Exo laufen. Immer wieder bleibt der Blick von Passanten, Ärzte, Patienten, Personal an dem Gehroboter hängen. Schritt für Schritt geht Denise Engelmann und stützt sich mit den Krücken ab. Bemüht sich, ihre Unsicherheit zu verbergen und in dem Video, das ihr Partner mit dem Smartphone dreht, gut auszusehen. Das Video wird sie mit nach Hause nehmen und sicher stolz Freunden und Verwandten zeigen. Das 100.000 Euro teure Exoskelett kann sie nicht mitnehmen. Eine herbe Enttäuschung, sollte man meinen. Nicht so für Denise Engelmann. Für zu Hause selber, privat, denke ich, kann man es gar nicht realisieren, weil man ja doch dann zu eingeengt ist in dem Exo selber. Es sind nicht nur die Kosten, die die Patientin abschrecken, es ist die Handhabung. Zwar könnte Exo Schritte mit etwas Übung ohne Knopfdruck auslösen, allein durch eine entsprechende Belastung der Sensoren in den Fußsohlen. Doch ohne Krücken geht es derzeit nicht. Die Hände hat man jetzt auch nicht unbedingt dann frei in dem Exo, weil man muss sich ja doch noch abstützen. Also das ist, ja, man hat einfach seine 2 Hände nicht frei. Das ist vielleicht für einen Rollstuhlfahrer die Freiheit, die 2 Hände frei zu haben, für irgendwas zu machen. Mehr Beinfreiheit bedeutet eben noch keine Rückkehr in das alte Leben auf 2 Beinen. Die Hersteller, das zeigen die Videos im Internet, hatten sich das wohl anders vorgestellt. Ohnehin hatten sie zunächst ganz andere Pläne mit den Gehrobotern. Ein großer Teil der Entwicklungsarbeit an Exo wurde nicht für Patienten gemacht, sondern für Gesunde. Soldaten sollen dank Exoskeletten größere Lasten über längere Distanzen tragen können. Hulk heißt einer der Vorgänger von Exo, inzwischen lizenziert von der Rüstungsfirma Lockheed Martin. Menschen ohne Gefühl in den Beinen lassen sich allerdings nicht so leicht mit Superkräften ausstatten wie kerngesunde Soldaten. Für die Hersteller heißt das, sie müssen sich vorerst von der Idee verabschieden, Exoskelette als Rollstuhlersatz zu verkaufen. Sandy Lapping von ExoBionics weiß das. Wir haben nicht den Anspruch und wir verkaufen auch nicht den Anspruch, dass ein Gehroboter einen Rollstuhl ersetzen wird. Was in 10 oder 15 Jahren sein wird, wissen wir nicht. Aber wir sagen ganz klar, man darf den Leuten einfach keine falschen Hoffnungen machen. In Heidelberg führt sie das Gerät während einer Testwoche vor. Patienten wie Denise Engelmann, vor allem aber Personal und Entscheidern in der orthopädischen Klinik. Denn das sind die neuen Kunden. Reha-Einrichtungen. An sie wendet sich auch John Freitas mit ReWalk. Für ihn ist der vermeintliche therapeutische Nutzen ein wichtiges Verkaufsargument. Und Sie können das vorstellen, wenn die Innereien zusammengequetscht sind, das drückt auf den Lungen, das drückt auf den Herz, dass das über den Leben gerechnet einfach nicht gesund ist. Und eine Vorbeugung ist in dem Moment, wo ich mal aus dem Rollstuhl komme und stehe und auch gehe und sogar noch aktiv bin, dann ist das für die Verdauung zum Beispiel gut, das ist für den Kreislauf ist es gut, für die Atmung ist es gut und natürlich werden die Gelenken mal bewegt. Seit 6 Wochen trainiert Nicole Holland täglich mit dem Exoskelett HAL an der Uniklinik Bochum. Als eine von 5 Probanden trägt sie in einer Pilotstudie dazu bei, den Nutzen der Exoskelette zu eruieren. Es ist das erste Mal, dass die Effekte der Laufkorsette in Deutschland systematisch untersucht werden. Bei Erfolg will der japanische Hersteller Cyberdyne die Geräte auch in Europa vertreiben. Die Cyberdyne Germany GmbH ist bereits gegründet. Firmensitz Bochum. Nicole Holland hat sich deutlich gesteigert. Läuft inzwischen 3x10 Minuten hintereinander auf einem Laufband. Ständig beobachtet von der Physiotherapeutin Irene Lange. Sie schaut auf ein Display am Rückenteil des Exoskeletts. Man kann die jeweilige Belastung auf dem Fuß sowohl rechts als auch links sehen. Und ob es ein Ausgleich ist oder nicht, ob sie auf einer Seite mehr belastet oder auf einer Seite weniger. Dementsprechend kann man sie dann dahin bringen. Der Gang ist recht flüssig. Ab und zu reißt das rechte Bein noch etwas aus, schnell zu eilig nach vorne. Diese kleinen Fehler aber zeigen deutlich, es ist Nicole Holland, die dieses Exoskelett steuert und keine programmierte Schrittbewegung, die Hal selbstständig ausführt. Vor jedem Training klebt Irene Lange Elektroden auf die Beinmuskulatur. Sie nehmen wahr, wenn die Patientin ihre Beuger oder Strecker bewegen möchte, es aber wegen der Teillähmung nicht kann. Aus der Trainingshose ragen Kabel heraus, über die die Signale zur Recheneinheit des Exoskeletts gelangen, die schließlich die Schritte auslöst. Die Elektromotoren geben nur so viel Unterstützung wie nötig. So viel wie möglich soll von den Trainierenden selbst kommen. Das hat einen Effekt. Bei Nicole Holland werden die Hosen enger. Also Muskel auf jeden Fall. Also habe hier schon gut zugenommen, also Umfang aufgebaut im Oberschenkel, beiden. Eine Bein mehr wie das andere, aber doch, da hat sich viel getan. Muskelkater allerdings? Habe ich leider nicht gespürt. Ich denke mir bestimmt, aber den habe ich nicht gemerkt. Die Muskeln wachsen, die Querschnittlähmung allerdings bleibt. Chirurg Mirko Ach. Die Leitungsfunktionen am Rückenmark verändern sich erwartungsgemäß nicht, weil der Rückenmarkschaden liegt eben viele Monate oder Jahre zurück. Es hat sich dort eine Narbe im Rückenmark gebildet und die werden wir nicht wegtherapieren können. Aber die Muskelfunktionen, die da sind, werden eben trainiert im Sinne eines motorischen Lernens. Und das führt eben dazu, dass die Patienten ihre Muskelfunktionen einfach besser einsetzen können. Nach dem Exoskeletttraining auf dem Laufband folgt der 10 Meter Gehtest. Den absolviert Nicole Holland heute nicht mehr mit Rollator, sondern mit Krücken. Ein gewaltiger Fortschritt. Irene Lange notiert Messwerte in ihrem täglichen Protokoll. Dauer, Anzahl der Schritte, Blutdruck, Puls. Für ihre Arbeit zählen aber nicht nur die Zahlen. Für uns ist es wichtig, was im Alltag sich verändert. Nebensätze sind wichtig, wenn man hört, ach, da war ich bei meiner Mutter und habe die besucht. Und dann fragt man nach, ja, und wo wohnt die denn in der ersten Etage? Ach ja, klar, ich bin ja zu Fuß hochgegangen. Also solche Sachen sind für uns wichtig, im Verlauf zu hören. Dass die Sachen, die man hier erlernt, im Alltag umgesetzt werden. Auch Nicole Holland hat solche Alltagserlebnisse zu berichten. Etwa, dass ein Gang durch einen Supermarkt etwas Besonderes sein kann. Und da bin ich dann halt mit dem Rollator in dieses Geschäft rein und nach diesen, fast 19 Jahren so über diese Regale, so dieses darüber hinweggucken, das war eine ganz, ganz neue Erfahrung gewesen. Und das macht natürlich dann auch Mut. Und dann muss ich sagen, sehr interessant, an der Kasse stehen ist was anderes wie an der Kasse sitzen. Dass die Patienten im Alltag beweglicher werden, sollte das 3-monatige Training in Bochum belegen. Im Fall Nicole Holland ist das schon jetzt kaum von der Hand zu weisen. Ingenieure haben die Exoskelette entwickelt, oftmals ohne von Anfang an eine klare Vorstellung von Einsatzzweck und Zielgruppe zu haben. Auch der Medizintechniker Rüdiger Rupp ist begeistert von der Technik. Als Ingenieur ist man natürlich von so einer Technologie hin und weg. Diese Exoskelette, das ist natürlich schon so ein Masterpiece of Engineering, muss man schon sagen. Das Nächste, was man natürlich aussagen muss, ich meine, diese Exoskelette, man kann sich nicht ganz erwehren, die setzen natürlich schon so diese biblische Vision um, des Paradieses. Lahme werden wieder gehen und man sieht halt tatsächlich Leute, die keinerlei Restfunktionen in den Beinen haben, dass die mit einem solchen Exoskelett tatsächlich gehen können. Rüdiger Rupp ist aber nicht nur Ingenieur, er ist auch Forscher an der Orthopädischen Uniklinik in Heidelberg. Er beobachtet die Entwicklung der Exoskelette schon lange und ist der Meinung, ein Rollstuhlersatz sind Exoskelette nicht. Mit Höchstgeschwindigkeiten von um die 2 km/h sind sie viel langsamer als Rollstühle. Sie eignen sich außerdem nur für ebenen Untergrund. Im Wald oder am Strand spazieren gehen können Träger damit nicht. Manche Geräte, ReWalk zum Beispiel, eignen sich allerdings zum Treppensteigen. Vorausgesetzt, man bringt viel Zeit mit. Etwa 10 Minuten für ein Stockwerk. Dennoch, nach einer Testwoche mit EXO sieht Rüdiger Rupp einige Versprechen der Hersteller tatsächlich bestätigt. Alle Patienten, die wir jetzt mit dem EXO behandelt haben, sagen, dass sie therapeutische Effekte verspüren. Soll heißen, die Spastik nimmt ab. Das ist ein Problem für Patienten, dass unwillkürliche Muskelzuckungen bei vielen da sind, die sie auch wirklich einfach in ihrem Alltagsleben behindern. Und alle diese Patienten sagten, nachdem sie mit dem EXO eine halbe Stunde gelaufen sind, ging ihre Spastik zurück. Rumpfstabilität, also dass sie besser ihren Rumpf kontrollieren können. Blasenkontrolle, das ist auch so eine relativ wichtige Geschichte für Patienten. Also eher die therapeutische Schiene. Es gibt keine Studien mit großen Patientenzahlen, die den Nutzen beweisen. Nur Indizien, die nahelegen, dass sich das Wohlbefinden steigern lässt. Rüdiger Rupp glaubt allerdings nicht, dass dafür Exoskelette nötig sind. Es gibt sehr schöne Fahrräder, Ergometer, die in Kombination mit einer Elektrostimulation arbeiten. Die kosten einen Bruchteil von einem solchen Exoskelett. Und mit denen kann man wesentlich bessere Effekte, was die Spastikmilderung zum Beispiel angeht, erzielen. Und meine Frage, die ich wirklich habe, ist, wofür setzen wir es wirklich ein? Wo ist der Zusatznutzen, den wir durch so ein System haben? Die Frage bezieht sich auf komplett wie inkomplett Gelähmte gleichermaßen. Bei vollständig Querschnittgelähmten bringt oftmals schon eine Vertikalisierung die gewünschten Effekte. Die Patienten werden dazu mit einem Stehbrett in eine aufrechte Position gebracht. Zu Hause können sie Stehrollstühle nutzen. Patienten, bei denen noch Restfunktionen vorhanden sind, können laut Rupp ebenfalls mit bereits etablierten Therapiewerkzeugen ihre Motorik verbessern. Dazu gehört der Lokomat, eine Art Exoskelett, das allerdings fest auf einem Laufband montiert ist. Studien müssen noch zeigen, dass Exoskelette tatsächlich besser sind als diese Therapien. In Deutschland und Europa sollen dazu noch 2013 mehrere große Versuchsreihen starten. Auch Rüdiger Rupp sieht großen Forschungsbedarf, weiß aber nicht, wo das Geld für die Untersuchungen am besten investiert ist. Also geht man auf diese Side-Effects, also dass die Spastik zurückgeht, dass die Blasenentzündungshäufigkeit zurückgeht, dann braucht man Riesenpatientenzahlen. Und Riesenpatientenzahlen ist immer teuer. Oder soll man sich eher bei den inkompletten Patienten, also die Patienten, die nur Restfunktionen haben, soll man sich eher da auf Gehfunktionsverbesserungen stürzen. Und das weiß man noch nicht so richtig genau, zeigt aber auch genau das Problem der Exoskelette, dass man im Moment noch nicht so richtig weiß, wofür soll man sie denn auch tatsächlich einsetzen. Die bisher vorliegenden Studien betrachten vor allem Sicherheitsaspekte. Um die für den Vertrieb in Europa nötige CE-Zertifizierung zu erhalten, müssen die Hersteller nachweisen, dass Patienten in den Exoskeletten kein Schaden entsteht. Diese Minimalanforderung kann also als gesichert gelten, zumindest in Reha-Zentren in Begleitung von Fachpersonal. Die Sicherheit zu Hause zu gewährleisten, bleibt dagegen eine große Herausforderung, so Sandy Laping von Exobionics. Eine Unit für den Hausgebrauch, in Anführungszeichen, ist auch in Entwicklung. Die wird voraussichtlich Ende 2014 auf den Markt kommen. Was uns da aber ganz wichtig ist, dass alles, was so an Sicherheitsfaktoren mit eingeplant werden muss, dass wir werden die erst auf den Markt bringen, wenn wir wirklich sicher gehen können, dass das Ding sicher ist. Selbst wenn die technische Sicherheit gewährleistet ist, macht manchen Patienten die gefühlte Sicherheit einen Strich durch die Rechnung. Sie fühlen sich unwohl in der inzwischen ungewohnten Höhe. Das mag sich mit etwas Training von selbst erledigen, ebenso wie Probleme mit Druckstellen, die Querschnittgelähmte aufgrund mangelnder Muskulatur sehr schnell entwickeln. Doch Rüdiger Rupp fürchtet, dass sich noch andere unerwünschte Effekte mit der Zeit ergeben könnten. In den 80er Jahren gab es mal Neuroprothesen für die unteren Extremitäten, wo also auch Leute schon gelaufen sind mit ihren eigenen Muskeln. Das sind Systeme, die elektrische Impulse abgeben und die Muskulatur zur Zuckung anregen. Das wurde auch an einigen Patienten gemacht, wie gesagt in den 80ern, hauptsächlich in Österreich, in Wien. Man hat herausgefunden, dass die Leute das nicht fürs Alltagsleben verwendet haben, sondern wirklich als Art Sport, dass sie eine halbe Stunde wirklich mit dem System auch gegangen sind. Heutzutage weiß man, dass die Patienten viel, viel ihres Gewichtes über ihre Schultern übernommen haben und alle diese Patienten haben massive Schulterprobleme entwickelt. Und das sind halt alles einfach Dinge, die wir in einem Studiensetting testen müssen, aber da gibt es Bestrebungen. Gleichzeitig baut Exoskelett-Skeptiker Rüdiger Rupp einen eigenen robotischen Bewegungstrainer. Gemeinsam mit Industriepartnern läuft die Entwicklung eines Prototypen für ein stationäres Trainingsgerät, das die Patienten zu Hause selbst bedienen sollen. In Bochum zeichnet sich unterdessen ein erster Erfolg der Exoskelett-Therapie ab. Die Vorstudie, für die Nicole Holland 3 Monate lang ihr Haus in der Eifel gegen ein Pensionszimmer im Ruhrgebiet eingetauscht hat, geht ihrem Ende entgegen. Eine Handvoll Patienten hat teilgenommen. Chirurg Mirko Ach ist mit den Ergebnissen zufrieden. Teilweise sind Funktionen trainierbar gewesen, wie zum Beispiel Treppensteigen. Ja, das sind erfreuliche Befunde bei eigentlich chronischer Querschnittlähmung. Ab einem gewissen Zeitpunkt nach Unfall ist eine solche Querschnittlähmung eigentlich nicht mehr zu verändern. Schon nach rund einem Monat hatte auch Nicole Holland angefangen, Treppen zu erklimmen. 3 Monate ist sie jeden Tag zum Training gekommen, mit Pausen an Weihnachten und Karneval. Nicole Holland, die vor 3 Monaten den Rollstuhl kaum verlassen konnte, war mit Krücken feiern. Die ganzen Menschen kannten mich, also die meisten, die kannten mich ja wirklich halt nur in dieser niedrigen Position. Und dann sind die an mir vorbei und haben mich auch gegrüßt so und gingen weiter. Und dann sah man also wirklich, wie der Kopf dann, wie die sich wirklich immer so rumdrehen. Oh, nee. Also man wird wahrgenommen. Und für mich war richtig schön gewesen, ich wusste, wo wer steht. Eine andere Perspektive und die war einfach nur schön gewesen. Viel hat sich für Nicole Holland verändert. Ging es am Anfang darum, bessere Zeiten, Strecken, Schrittzahlen zu erreichen, stehen inzwischen andere Ziele im Vordergrund. Das Haus in der Eifel will sie verlassen, ins Ruhrgebiet ziehen. Stand der Dinge ist halt, dass definitiv die Wohnung gesucht wird und dass ich definitiv eine Sportart ausüben möchte. Für Mirko Ach, der die Untersuchungen am Universitätsklinikum Bergmannsheil durchführt, ist auch offensichtlich, dass die Probandin selbstständiger geworden ist, dass sie wie erhofft ihre Beinmuskulatur besser einsetzen kann und ihr das im Alltag große Vorteile bringt. Mithilfe eines Magnetresonanztomographen hat er Veränderungen auch im Gehirn der Probanden verfolgt. Areale, die für Arme und Beine zuständig sind, verschoben sich. Man weiß, dass nach einer Verletzung des Rückenmarks sich die Repräsentation der Arme ausdehnen. Natürlich, weil die Arme viele Funktionen übernehmen. Und wir sehen durch das Training eben tendenziell, dass die Repräsentation der Arme wieder kleiner wird. Der Kopf will eine Beinbewegung ausführen, aber an den Beinmuskeln kommen nur schwache Signale an. Das Exoskelett erkennt diese und führt die Bewegung aus. Das wiederum erzeugt eine Rückmeldung an das Gehirn über den Erfolg der Aktion. Auch wenn sich dadurch im Rückenmark keine neuen Nerven bilden, die Querschnittlähmung nicht geheilt wird, die noch erhaltenen Nerven werden offenbar besser genutzt. Noch bessere Effekte erhofft sich Ach, der selbst im Rollstuhl sitzt, bei Patienten, bei denen das Rückenmark noch nicht vernarbt ist. Wir wissen, dass nach einem Unfall es zu Umbauvorgängen im Rückenmark kommen kann, die einerseits Narbenbildung beinhalten, andererseits aber auch eine gewisse Erholung von Nervenfasern und Nervenzellen darstellen können. Und gerade in diesem Bereich ist eine Physiotherapie, ein Lokomotionstraining eminent wichtig. Und wenn man eine besonders effektive Therapie hat, muss man die natürlich auch anwenden und kann sich natürlich auch davon funktionelle Fortschritte vorstellen. Es gibt Hoffnungen, Erwartungen und sicher auch Wünsche. Wissenschaftlich belegt ist das wenigste. Trotzdem setzen viele Reha-Zentren schon jetzt auf Exoskelette. John Freitas zieht mit seinem Rewalk von einer Querschnittabteilung zur nächsten und lässt ein Testgerät dort. Das ist jetzt die Runde, die wir jetzt so gehen. Dass wir zu Kliniken gehen und sagen, probieren Sie es doch mal aus, machen Sie Ihre eigene Erfahrung, sprechen Sie mit Rollstuhlfahrern, die Sie da reinstecken und die diese Erfahrung einfach machen und danach können Sie Entscheidungen. Und bisher ist das immer uns sehr positiv und sehr wohlwollend gegenüber entschieden worden. Das Interesse an den 100.000 Euro teuren Geräten scheint groß zu sein. Der Neuroprothesenspezialist Rüdiger Rupp hält den Wirbel um die G-Roboter dagegen für übertrieben. Es ist ein riesengroßer Hype im Moment gerade, was diese Exoskelette angeht. Es ist schon wirklich die Frage dann, wodurch dieser Hype auch tatsächlich ausgelöst ist. Und fast alle diese Firmen sind kleine Firmen, die diese Exoskelette bauen. Und da stehen Leute hinten dran, die nach etwa 5 Jahren gerne einen Return on Investment sehen würden. Also die hätten ganz gerne quasi das Geld, was sie investiert haben, das hätten sie gerne in irgendeiner Form wieder zurück. Und aus diesem Bereich heraus werden diese Systeme im Moment extrem gepusht. Decades of research, development and considerable investment have made bionic technology a reality. Craig Hospital unveils a robot that will help paralyzed patients walk again. Tatsächlich sind die Exoskelette vor allem in solchen Ländern gefragt, in denen private Träger miteinander um Patienten konkurrieren. Mit einem solchen Exoskelett kommt man auch ins Fernsehen. Und das ist, glaube ich, für viele Direktoren, vor allem auch kaufmännische Direktoren von solchen Häusern, ein Argument, dass man ein solches System anschaffen sollte oder muss. Etwa 1.800 neue Querschnittgelähmte gibt es in Deutschland pro Jahr. Und nur für 10%, also 180 Patienten, komme ein Exoskelett in Frage, schätzt Rüdiger Rupp. Für einen Hype bestehe also eigentlich kein Grund. Trotz aller Skepsis ist er allerdings immer noch der passionierte Ingenieur, der hofft, dass Exoskelette besser werden und doch noch ihre Nische finden. Er wünscht sich, dass sich ein solches System einfach vollkommen selbstverständlich in das Körperschema eines Patienten integriert, sondern dass ein Patient es nicht mehr sagt, Schritt rechts, Schritt links, Schritt rechts, Schritt links, sondern er denkt vorwärts. Und die Maschine setzt genau das um. Vielleicht müssen Exoskelette in einigen Jahren vollkommen neu bewertet werden. Die Hersteller arbeiten daran, sie schlanker, leiser, schneller und sicherer zu machen. Eine intuitivere Bedienung erfordert noch viel Forschungsbedarf. Etwa wenn die Exoskelette unterbewusst oder mit Gedankenkraft gesteuert werden sollen. Große Anstrengungen wird es erfordern, bis die Gehroboter auch die Balance halten können. Und erst dann wären sie wirklich praxistauglich. Der Traum vom aufrechten Gang. Exoskelette im Praxistest. Von Thomas Reintjes. Es sprachen Thomas Holländer und Uta Maria Torp. Produktion Frank Meerfort. Redaktion Christiane Knoll.